Erster Gott ist sehr zornig auf Jerusalem. Er macht die Stadt dunkel. Er hat Israel vom Himmel geworfen. Er vergisst seinen heiligen Ort. Zweiter Gott macht alles kaputt. Er zerstört die Häuser in Juda. Er wirft die Könige auf den Boden. Er ist sehr böse. Dritter Gott nimmt Israel die Kraft weg. Er hilft seinem Volk nicht mehr. Er macht ein großes Feuer. Das Feuer brennt alles ab. Vierter Gott kämpft wie ein Feind. Er schießt mit seinem Bogen. Er tötet viele Menschen in Jerusalem. Sein Zorn ist wie Feuer. Fünfter Gott ist jetzt wie ein Feind. Er macht Israel kaputt. Er zerstört die großen Häuser. Die Menschen in Juda sind sehr traurig. Sechster Gott zerstört seinen eigenen Tempel. Es gibt keine Feste mehr. Er vergisst den Sabbat. Er will den König nicht mehr sehen. Siebter Gott lässt seinen Altar allein. Die Feinde nehmen die Mauern weg. Im Tempel schreien die Feinde laut. Es klingt wie ein Fest. Achter Gott wollte die Mauer von Jerusalem zerstören. Er macht die Mauer kaputt. Die Steine und Wände sind nun traurig. Neunter, die Tore liegen im Dreck. Die Schlösser sind kaputt. Der König ist bei fremden Völkern. Gott spricht nicht mehr zu den Propheten. Zehnter, die alten Männer sitzen am Boden. Sie sagen nichts. Sie haben Staub auf dem Kopf. Die jungen Frauen schauen traurig nach unten. Elfter, ich weine sehr viel. Mein Herz tut weh. Mein Volk geht kaputt. Die kleinen Kinder sterben vor Hunger auf der Straße. Zwölfter, die Kinder fragen ihre Mütter nach Essen. Sie haben keinen Wein und kein Brot. Sie sterben in den Armen ihrer Mütter. Dreizehnter, was kann ich zu Jerusalem sagen? Wie kann ich dich trösten? Dein Schmerz ist so groß wie das Meer. Niemand kann dich gesund machen. Vierzehnter, deine Propheten haben gelogen. Sie haben deine Fehler nicht gezeigt. Sie haben falsche Dinge gesagt. Sie haben dir nicht geholfen. Fünfzehnter, die Leute auf der Straße lachen über dich. Sie schütteln den Kopf. Sie fragen, ist das die schöne Stadt? War das die Freude der Welt? Sechzehnter, deine Feinde lachen laut. Sie sagen, wir haben sie besiegt. Wir haben lange auf diesen Tag gewartet. Jetzt sehen wir es. Siebzehnter, Gott hat getan, was er gesagt hat. Er hat alles ohne Mitleid zerstört. Er macht deine Feinde froh. Die Feinde sind jetzt stark. Achtzehnten, schreie laut zu Gott, Jerusalem. Weine Tag und Nacht wie ein Fluss. Hör nicht auf zu weinen. Deine Augen sollen nicht ruhen. Neunzehnter, steh in der Nacht auf und weine. Sag Gott alles, was du fühlst. Bete für deine Kinder. Sie sterben vor Hunger an jeder Ecke. Zwanzigster Gott, schau uns an. Sollen Mütter ihre eigenen Kinder essen? Sollen Priester in deinem Tempel sterben? Das ist sehr schlimm. 21. Junge und alte Menschen liegen auf der Straße. Viele sind durch das Schwert gestorben. Gott, du hast sie getötet. Du hattest kein Mitleid. 22. Du hast Angst von überall hergeholt. Niemand konnte vor Gottes Zorn weglaufen. Meine Kinder sind tot. Der Feind hat sie getötet.